immer leicht den rechten Weg zu finden. Ohne Licht und Hoffnung die Verzweiflung überwinden. Angeführt von Hass und Gefühlen ohne Reue, hat man sich geschlagen, versuchte es aufs Neue. Auf viele Freunde konnte man nicht bauen, durfte nur sich selbst vertrauen. Lockten einen in die falsche Richtung, man stand kurz vor der Vernichtung. Doch ich höre auf mein Blut, gab mir Hoffnung, gab mir Mut. Ist mein Leben in der Hand, setz es ein mit Herz und Verstand. Siehst du den Dreck um dich herum, sprich es aus, bleib nicht stumm. Werden in den Untergang regiert, schreis heraus, bis der Letzte es kapiert. Alles ändern, wenn du es nur willst, wenn du die Fehler in dir kennst. Alles kann man ändern, das kannst du mir glauben. Lass dich deines Verstandes nicht berauben. Jeder macht mal Fehler, das gehört zum Leben. Liegt am Boden, steht im Regen. Aufstehen und handeln heißt die Devise. So überwindest du jede Krise. Doch ich höre auf mein Blut, gab mir Hoffnung, gab mir Mut. Hält mein Leben in der Hand, setz es ein mit Herz und Verstand. Siehst du den Dreck um dich herum, sprich es aus, bleib nicht stumm. Werden in den Untergang regiert, schreis heraus, bis der Letzte es kapiert. Ich höre auf mein Blut, gab mir Hoffnung, gab mir Mut. Hält mein Leben in der Hand, setz es ein mit Herz und Verstand.